FM 4. Laboom Deluxe. Eine der wenigen Signations, wo die Gästinnen schon mitshaken, wenn die Signation läuft. FM4 Laboom Deluxe mit Heinz Reich hier als MC und Special Guests heute, das Push-Netzwerk. Vertreten durch Mischa Beton. Hallo Mischa. Hallo. Und Gida. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Das Push-Netzwerk hat den Sinn, Frauen in den Fokus zu rücken. Und jetzt haben wir schon das erste Problem. Hier steht ein Cis-Mann und ihr müsst mir erklären, warum das alles wichtig ist. Ja, genau. Deswegen sind wir sehr aktiv. Deswegen ja unsere Bemühungen, weil einem einfach relativ oft doch ein Cis-Mann gegenübersteht, vor allem auch an den Decks in der DJ-Booth. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, es legen eigentlich jetzt mittlerweile, also es hat sich irgendwie gewandelt vor, sage ich mal, auch vor Covid schon, dass viele Frauen angefangen haben zum Auflegen. Früher war das ja totale Männerdomäne, würde ich sagen. Also so vor 10, 15 Jahren in meinem Freundeskreis wirklich keine Frau aufgelegt. Genau, dann habe ich mir gedacht, okay, das muss man jetzt irgendwie organisieren, weil es kann nicht sein, dass basically an den Decks so 80%, 90% immer Männer stehen und im Hintergrund wären schon viele Frauen-DJs startklar. Und die muss man jetzt irgendwie zusammentrommeln. Hast du dann als erstes Gida reingetrommelt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Tatsächlich, also wir zwei, unsere persönliche Story, wir sind beide gleichzeitig sozusagen Mutter geworden. Richtig. Und das war eher so der Anknüpfpunkt. Und dann haben wir auch festgestellt, also sie legt auch auf und dann hat sie mich total überzeugt und ich habe sie dann auch direkt dazu genommen und gefördert. Und genau, ich glaube an sie. Das ist unsere Story. Mhm. Ja, voll, das hat sehr verbunden, weil es gibt nicht so viele Mamas, die auch gern einen harten Sound spielen. Genau. Und generell noch so irgendwie involviert sind in dieser ganzen Clubszene. Mhm. Und vor allem auch ganz eng um den Geburtstermin herum. Also bei uns war es halt so, nicht erst, wenn die Kinder 5 sind, dass wir dann anfangen, wieder an die Decks zu gehen, sondern wirklich bei mir bis zum 8. Monat aufgelegt. 2x, 2 Babys in 3 Jahren. Und bei dir dann auch. Also unsere Kinder waren 6 Monate und dann waren wir schon wieder unterwegs. Genau. Das ist ja verrückt. Echt spannend, weil man sagt ja auch immer, dass Babys im Mutterbauch sogar Sounds wahrnehmen und dass diese Sounds ihre Psyche möglicherweise sogar beeinflussen. Eure sind ja dann mit ziemlich hartem Stoff eigentlich sozialisiert worden. Meine erste Tochter auf jeden Fall, weil damals, also das war dann vor 4 Jahren, habe ich auch sicher noch härter aufgelegt. Und das merkt man sicher auch an ihrem Charakter. Erklär das näher. Laut, intensiv und auf jeden Fall einsatzbereit rund um die Uhr. Also. Gida, ja. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, also lustigerweise stehen meine Kids voll auf so Psytrance, obwohl ich das selber gar nicht unbedingt spiele. Aber immer, wenn ich irgend so einen Track aufdrehe, dann rasten die komplett aus und tanzen durchs Wohnzimmer. Das ist sehr witzig. Ja. Bevor wir jetzt weiterreden über euer wirklich sehr unterhaltsames Leben, wollen wir das machen, was wir hier immer machen am Anfang, nämlich die musikalische Visitenkarte. Mischa, ich habe dich gebeten, einen Song auszuwählen, der sowas wie ein All-Time-Favorite von dir ist. Du hast Archangel von Burial mitgebracht. Warum? Was gefällt dir daran? Ja, tatsächlich, das ist ein Track, der begleitet mich schon sehr lange, mich und meinen Mann. Wir sind seit, weiß gar nicht, 16 Jahren zusammen. Und es ist halt, sagen wir einfach mal, eine romantische Nummer. Wunderschön. Und ich würde es gerne auch vorspielen, ja. Thank you. Archangel war das von Burial im Radio-Edit, weil normalerweise ist die Romantik ja 8 Minuten lang bei Burial. Bei uns reicht das 3 Minuten. Hier bei mir im Studio Misha Beton und Gida vom Push Network. Und wir haben schon zuerst es angesprochen, es geht darum, Flinter-DJs mehr nach vorne zu rücken, sie sozusagen auch zu pushen. Und jetzt muss ich kurz mal was einstreuen, eine kleine Anekdote aus meiner Erfahrung hier bei Labum Deluxe. Ich mache diesen Job seit 1996, meine Damen. Und irgendwann so in den Nullerjahren hat Patrick Bulsinger mal einen spontanen Jingle eingesprochen. Den spiele ich euch jetzt vor. Das ist eine Anspielung auf eine Wahlkampagne der FPÖ damals. Darum fängt er an mit "Wussten Sie?". Und alle Zahlen, die da drin sind, stimmen. Und das war ungefähr der Stand eben in den Nullerjahren. Wann du durchgehst durchs Tal, überjaucht's nur einmal. Dass FM4 eine technische Reichweite von über 12 Millionen Hörer hat. Wussten Sie, dass er dem Tunakan nur Schuhgröße 39 hat? Wussten Sie, dass Labum die Sendung mit der größten Sendefläche auf FM4 ist? Wussten Sie, dass bei Labum Deluxe bis jetzt über 300 internationale Gast-DJs aufgelegt haben, davon aber nur 21 weibliche? Wussten Sie, dass das alles nicht gelogen ist? Die Sängerinnen waren übrigens auch DJs. Die haben eine Session hier bei uns gespielt, haben das dann spontan gesungen. Und beeindruckend war eben die Zahl, 300 internationale Gast-DJs, davon 21 Frauen. Das hat sich jetzt in 30 Jahren Labum Deluxe vom Verhältnis her nicht wirklich gebessert. Und jetzt muss ich sagen, ich tue mein Bestes, um diese Quote auch zu heben. Aber irgendwie, ihr werdet das selber wahrscheinlich bestätigen können, es ist wie Rudern gegen den Fluss. Also je mehr man rudert, desto mehr kommt man wieder ein paar Meter flussaufwärts. Hört man einmal kurz auf zu rudern, treibt es einen schon wieder 300-400 Meter ab. Ja, das merken wir auch wirklich regelmäßig, dass unsere Bemühungen, wir haben das auch wortwörtlich in einer Publikation für das Bundesministerium für Kultur, Kunst und Sport so geschrieben, also die Bemühungen sind nach wie vor nötig. Es hat sich jetzt in den 5 Jahren, wo wirklich viele Flinter, sage ich mal, oder Frauenförderungskollektive und Gruppen, die es jetzt gibt, es hat sich fast nichts verbessert. Also das sind minimale Prozentpunkte auch. Ja. Also du hast eine Statistik. Ja, also der Female Pressure macht da ganz hervorragende Arbeit und macht da immer jährlich und überprüft verschiedene Festivals auf deren Quote und wie da das Geschlechterverhältnis ist. Und es ist eigentlich immer noch total unausgewogen. Also jetzt die neuesten Ergebnisse dann 2022 bis 2023 waren bei diesen ganzen Festivals immer noch 58% cis-männlich. Und das bezieht sich jetzt auf Österreich, oder? International. Ja, oder europäisch. Das ist europäisch, genau. Ja. Gibt es da in Europa eigentlich sowas wie geografische Unterschiede? Gibt es Länder, die eher vorbildlich sind und andere Länder, würde jetzt mal annehmen, Ungarn oder so als Schlusslicht? Dazu habe ich jetzt hier keine Info rausgesucht, muss ich sagen. Aber da kann man auf der Female Pressure Webseite bestimmt die Infos nachschauen. Die machen da wirklich hervorragende Arbeit, auch einfach in der Datenerhebung und dass man halt das gefühlte Problem auch dann wirklich mal auch belegen kann. Weil es ist immer noch so, dass in Clubs, egal auf welchem Line-Up man steht, man ist meistens die einzige Frau, wenn es jetzt kein Projekt ist, das dediziert auf ein ausgewogenes Verhältnis achtet. Mhm. Genau. Und dann kommt ja oft dieses Argument wegen Qualität. Ja. Man hört oft, oder? Es wird versucht, halt einfach auf die Qualität der Musik zu achten und es impliziert ja irgendwie, dass es einfach keine Frauen gibt, die sich gut mit Musik auskennen, oder? Ja, das kann ich echt nicht mehr hören. Aber es ist tatsächlich so. Ja, das hört man immer wieder. Genau, und das war auch das Argument schon bei Electric Indigo, hat sie uns auch erzählt. Das war ihr Anlasspunkt, damit sie diese Female Pressure, dieses Datenbank eigentlich, also eine Riesendatenbank, wo dann immer, wenn jemand sagt, okay, ich finde jetzt keine DJ, die es gut auflegt oder es gibt zu wenige, muss Männer buchen, dann hält sie dagegen, ich habe diese Datenbank, da sind 2000 mittlerweile DJs drinnen und also weibliche Flinter-Personen und genau, somit ist es eigentlich ja ausgehebelt. Ja, es ist ein unglaublich dummes Argument auch von Seiten der Veranstalter, das ich hier als Host von La Boom Deluxe überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir Frauen hier haben und die Stimmung ist bestens und die Qualität ist eindeutig gleichwertig mit der der Männer, warum auch nicht. Aber tatsächlich hört man das halt immer wieder auch von den Veranstaltern. Was ich aus meiner Position schon auch feststellen kann, ist, ich bin ja hier sowas wie ein freundlicher Türsteher, der jeden reinlässt. Und jetzt ist es aber so, dass quasi vor meiner Tür steht immer eine Schlange von Männern. Ich muss nichts tun, ich muss nie aktiv mich um männliche DJs kümmern. Aber ich hätte eine Quote von 0 Frauen, wenn ich darauf warten würde, Mails oder WhatsApps oder irgendeine Kontaktaufnahme auf Insta oder so von einer Frau zu kriegen. Ja. Das heißt, ich muss immer proaktiv die Frauen einladen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon noch mit der weiblichen Sozialisation zu tun hat, dass man als Frau sich vielleicht eher zurücknimmt und vielleicht gar nicht so diese Dreistheit besitzt oder Dreistheit. Es ist ja voll in Ordnung, wenn man wohin geht und Leute anschreibt und sagt, ich will bei dir spielen. Aber ich kenne das von mir selbst. Man glaubt dann, man ist irgendwie zu viel oder man drängt sich auf. Und das ist etwas, was einfach nicht als weiblich gilt in unserer Gesellschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt. Mhm. Dafür müssen wir kämpfen, für mehr Dreistigkeit. Auf jeden Fall. Jetzt jedenfalls ein extrem dreistes Set von Misha Beton hier bei uns. Das wird hart. Hart wie Beton, hätte ich was gesagt. Und übrigens gibt's noch Freikarten für heute Abend, für die Grelle Forelle, für euren ersten Clubabend. Genau, wer schnell ist, wir vergeben 2x2 Gästeliste, Plätze. Wer uns als erstes einfach auf Instagram schreibt, gewinnt. Ja, wir freuen uns schon sehr. Wir sind schon ganz... Wir sind in den Startlöchern. Absolut. Top Flinter Lineup only. Wir betonen es nicht, aber es ist bei uns ja selbstverständlich, dass wir nur Frauen buchen. Ja, Flinter only und nur gute Qualität. Das ist unser Anspruch. Genau. Und das werdet ihr heute in der Forelle hören. Let's go. Let's go. Leg los. Die Kunst ist, eine Intimität heraufzubeschwören. Und wenn das da ist... Magic. FM4. La Boom Deluxe. Live in the Mix. Misha Beton vom Push Network. Thank you.

look like the failure of our technology. Push Network präsentiert Mischa Beton in the Mix. We'll be right back. the everyday routine? Ever dream of a life of romantic adventure? Want to get away from it all? We offer you... La Boom Deluxe. Mischa Beton, live hier bei uns in the Mix. Mischa repräsentiert das Bush Network gemeinsam mit Gida, die auch hier bei uns ist. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Wir haben vor dem Set von Mischa Beton schon über euren interessanten Einstieg in das DJ-Leben gesprochen, nämlich La Boom Deluxe. Mischa Beton, live hier bei uns in the Mix. Mischa repräsentiert das Bush Network gemeinsam mit Gida, die auch hier bei uns ist. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Wir haben vor dem Set von Mischa Beton schon über euren interessanten Einstieg in das DJ-Leben gesprochen, nämlich, dass ihr als junge Mütter angefangen habt, gleich so quasi die Musikerziehung so früh wie möglich anzusetzen, noch genau. Im Bauch. Jetzt steht ihr hier, 5 Jahre später, weil 2020 wurde das Push Network gegründet, eure Organisation zur Förderung von Flinter-DJs. Erzählt mal, was ihr da alles an Aktivitäten setzt. Ja, wir sind eigentlich ziemlich aktiv, zurzeit sogar leicht übertrieben aktiv. Es ist so, Push ist halt eben ein Förderungsnetzwerk von Flinter-DJs und wir betreiben vor allem auch Aufklärungsarbeit, da das Thema einfach sehr weit nicht bekannt ist. Und zwar kommt einem vor, dass gerade bei eben Bookern oder Verantwortlichen das irgendwie nicht ganz bekannt ist, dass man eben auch schon auch Frauen buchen könnte. Genau, wir betreiben Aufklärungsarbeit vor allem über unseren Hauptkanal Instagram. Da war dann zum Beispiel der erfolgreichste Post, der heißt, warum wir nicht DJen sagen. Das ist ein Begriff, der mittlerweile eben out of date ist und mit dem, also haben wir so 5000 Likes und weiß ich nicht, 60.000 Menschen erreicht. Das heißt, das Thema ist schon sehr relevant und genau, Aufklärungsarbeit und daneben sind wir natürlich auch vor Ort in den Clubs. Nicht so sehr vor Ort in Österreich. Tatsächlich waren wir jetzt in den letzten Jahren stärker in Berlin vertreten. Weil das klingt eigentlich sehr glamourös. Ihr habt eine Residency im Tresor Club. Genau. Ist das leicht, sowas ins Leben zu rufen oder zu kriegen? Das Tresor hat dankenswerterweise ein Programm ins Leben gerufen, wo sie auch junge Künstler, Nachwuchskünstler, Künstlerinnen fördern. Ja, leicht ist es sicher nicht. Es ist, war bei uns auch, weil wir ein paar gemeinsame Bekannte haben sozusagen. Und bei uns ist halt immer, warum wir dann oft wodurch kommen oder reinkommen, ist dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir ein Flinter-Network sind und nicht nur ein reines Party-Kollektiv, die jetzt, also die gibt's ja reichlich. Es gibt gerade in Wien sehr viele Kollektive, aber die haben eher nicht so den politischen Fokus. Und das hebt uns ein bisschen ab oft und deswegen kriegen wir dann viele Zusagen, so wie eben im Tresor. Ich hoffe, dass uns jetzt sehr viele Hörerinnen auch hören und dass die ermutigt werden durch das, was ihr sagt. Ihr macht aber auch Workshops, oder? Genau, DJ-Workshops. Jetzt zum Beispiel hatten wir heute Abend einen in der Grellen Forelle. Ich glaube, das war der erste Flinter-DJ-Workshop in der Grellen Forelle. Kam super gut an. Auch super, dass die Forelle das unterstützt. Und genau, Workshops und was wir auch ins Leben gerufen haben, also weil wir jetzt nach der zweiten Babypause von mir auch wieder in Wien Fuß fassen wollen, haben wir den ersten Flinter-DJ-Stammtisch ins Leben gerufen und es hat auch super gut funktioniert und daraus haben sich echt wunderbare Kontakte und Verbindungen schon ergeben zwischen den Anfängerinnen sozusagen. Also wir fördern halt wirklich, wir schauen, dass Anfängerinnen, die einfach es schwer haben, irgendwie Fuß zu fassen, dass wir die zusammentrommeln und schauen, wie können wir helfen, wo können wir euch hinbuchen. Und es geht auch immer um Ermutigung, oder? Ja, genau, schon auch. Ja, also wieder dieses Thema, man traut sich vielleicht als Frau nicht so, sich eben wo anklopfen, hey, darf ich mal auflegen oder so. Und aber schon die ich jetzt gesehen habe oder begleite, die jetzt schon wirklich so ein bisschen einen Sprung gemacht haben, haben das schon auch gewagt. Also genau. Einige haben wir schon im Netzwerk, die dann wirklich... Genau, es geht auch darum, dass sich die Flinter-Personen untereinander vernetzen. Vielleicht hat dann mal eine einen Slot wo zu vergeben, wo der Sound von der anderen super passt. Und Männer schmieden Netzwerke seit Jahrhunderten und das können sie sehr gut. Und ich finde, jetzt ist mal Zeit, dass wir das auch machen. Und dass wir auch abseits von einem lauten Club, wo man immer nur irgendwie 10 Minuten kurz mal quatschen kann, irgendwie einen Rahmen schafft, wo man sich halt austauschen kann und sich gegenseitig einfach auch bestärkt und Tipps geben kann, wie man vielleicht an Gigs kommt oder Grafiker findet, die für die eigene Party was machen. Also das ist einfach so eine schöne Informationsaustauschplattform geworden. Mhm. Und schließt euch zusammen, vernetzt euch, ja. Bildet Banden. Jawohl. Wir haben natürlich alles verlinkt auf fm4orf.at. Den ganzen Linktree vom Busch Network. Und was ist so die beste Anlaufstelle, um euch zu erreichen? Insta? Ja, Instagram. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt freuen wir uns auf ein DJ-Set von Gida. Ja, ich freue mich schon. Let's go. Aber davor, bevor du auflegst, gibt es natürlich auch noch von dir die kleine musikalische Visitenkarte. Auch du hast uns einen Lieblingstrack mitgebracht. Was ist das? Das ist Inconstant Universe von Zippo. Der Track ist irgendwie für mich ein sehr emotionaler Track. Der begleitet mich auch schon sehr lang und ich höre ihn immer wieder gern. Ich spiele ihn zwar nicht so oft, weil er so ein bisschen vom Stil her ein bisschen anders ist, als was ich so im Club spiele, aber ich höre ihn immer total gern und jeder, dem ich das vorspiele, der sagt immer, es ist so schön und ich liebe den einfach. Thank you. Das war Inconstant Universe von Zippo, der All-Time-Favorite von Gida. Und jetzt hören wir Gida in the Mix. An error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. FM4, La Boom Deluxe. Live in the Mix. Gida vom Push Network. We'll be right back. Make your shit. music anymore.